Deutschland sei der Teufel, verfehlt sein Ziel. BRD heißt nicht gleich Deutschland, ein Beispiel. Ich bin ein Deutscher und bereit, dieses System zu übergehen. Das ist zerschellt am Bürgersteig und trotzdem bleib ich Deutscher und nicht Weltenbürger. Ich sag mein Stopp, Mensch, bin kein gut Mensch, wie du mit all den Pflanzensnacks. Müsli-Riegeln und Schuhwerk, das nicht aus Bangladesch geliefert wird. Ich guck Viva, wenn da was Gutes läuft, cooles Zeug. Ami-Rap von M.O.P. und M.N.M. und Bruder Lloyd. Ich finde männlich sein richtig und weiblich schön, wenn du weiblich bist. Doch mich juckt's auch nicht, wenn du geil auf Kleider bist. Ich bin froh, dass ich nicht Homo bin. Wer meint, dass ich jetzt Schwule hasse, kann sich gern mal umdrehen und kassiert von mir ein Profik. Ich geh los mit Alpha-Jacke und Schuhen von dieser Marke, die den Namen einer griechischen Göttin tragen. Ich hör mir gerade Cassandra Steiner, Marken-Kodex ist für Schwachmaten, ne Rolex schon übertrieben. Mercedes hat nichts zu sagen, Alter. M-M-A-A-K-K-S-S, nicht wie SS, Nazi sein. Mein Opa war Wehrmachtssoldat und deshalb lange noch kein Nazi-Schwein. Ich esse Fleisch, Fleisch und das reichlich. Der größte Feind steht in den eigenen Reihen. Und eines weiß ich, wenn wir Weitsicht demonstrieren, schmeiß die Transpis weg. Leiste deinen Beitrag gegen Antides und Ami-Dreck. Ich animier dich nicht zu demonstrieren wie Holger Börner. Liebst du meine Lieder, weißt du's längst. Max Damage ist trotz Kisten Mörder. Du trägst auf deinem dicken Arsch ein dickes Haar. Und deine liebste Form zu protestieren sind Sitzblockaden. Ich sage Gulag, an alle Sowjet-Hasser, wir rollen zu krass, zu krass. An einem Sowjet-Panzer wie schon Tupac, Tupac. Sagte before we find world peace, we gotta find peace and that war on the streets. Alle Iraker wollen Saddam zurück, nach jahrelanger Terrorherrschaft, Besatzung und Schlachtung durch die Amerikaner. Ich bin immer noch für Todesstrafe, für Leute wie Bruder oder Kohl und diese ganzen verlogenen Islamophoben. Noch kein Nazi-Schwein. M-M-A-A-K-K-S-S, nicht wie SS, Nazi sein. Mein Opa war Wehrmachtssoldat und deshalb lange noch kein Nazi-Schwein. Blabla blub, eure ganze Vorzeigelinken Kacke, ihr ganzen verschwulten Pazifisten, Veganer, ey. Hängt euch auf an euren aus dem Arsch gezogenen Sexismus-Debatten. Fickt euch alle ins Knie gegenseitig, ey, damit ihr wieder wisst, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Und geht den Leuten nicht auf den Sack, die wirklich Revolution machen wollen. Die Revolution braucht Bildung von Körper und Geist. Schiebt euch eure Pseudomoral ganz tief in eure Sojaärsche rein. Die Revolution braucht Kämpfer. Revolution braucht Waffen, Theorie und Praxis. Die Revolution braucht, weißt du, Kommunisten. Ihr seid doch die Ersten, die mal rufen, Nazis aufs Maul, Nazis aufs Maul. Und wenn da mal wirklich ein Fascho vor euch steht, seid ihr die Ersten, die weg sind. Immer, grundsätzlich, weg wie der SS-Blitz. Die Revolution ist kommunistisch. Die Revolution braucht euch nicht, ihr Spinner. Die Revolution braucht Leute, die bereit sind zu handeln. Und keine Waschlappen. Damage, Blutrot heißt Blut, 010, bam.